und willkommen beim Filamente-Podcast. Mein Name ist Jerry und das ist die 5. Folge am 3.9.2015. Ihr findet die Shownotes auf meinem Blog auf www.filamente.blogspot.de. Mein Ravelry-Profil findet ihr auf Ravelry als Schwanengesang und auf Instagram bin ich auch als filamente.podcast. Hallo und danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, aber ich habe mir ein Mikrofon besorgt, nachdem ihr geschrieben habt, dass ihr mich schlecht hören könnt. Ich habe ein paar Probeaufnahmen gemacht und es klingt definitiv lauter bei mir und ich hoffe, die Audioqualität hat sich für euch auch verbessert. Aktuell nehme ich mit einem SingStar-Mikrofon auf, was anderes habe ich nicht. Was total seltsam ist, weil mein Freund Gamer ist und ich dachte, alle Gamer haben Mikrofone, mit denen sie ihre WLAN-Partys, nee, heißt das WLAN-Party? Ihre LAN-Partys machen und sich gegenseitig anschreien, wenn irgendwer was falsch macht oder so. Aber komischerweise hat er sowas nicht, aber wir hatten ein SingStar und jetzt verwende ich mal das Mikrofon. Eine dauerhafte Lösung wird das nicht sein, weil ich glaube, ein besseres, richtiges Mikrofon wäre wahrscheinlich sinniger. Aber ich hoffe, es reicht für den ersten Moment, bis ich dann mal ein richtiges Mikrofon habe. Es ist doch nicht sonderlich bequem, weil ich es die ganze Zeit in der Hand halten muss. Und was den RSS-Feed anbelangt, ich habe jetzt Ferien und ich kann mich endlich schlau machen und ich glaube, ich habe auch verstanden, dass sie eigentlich nur den Link braucht. Der Grund, warum ich ihn euch noch nicht gegeben habe, ist, dass ich wahrscheinlich nicht mehr bei SoundCloud bin. Als ich mich dort angemeldet habe, wusste ich nicht, ob sich überhaupt auch nur ein Mensch finden wird, der Lust hat, zuzuhören. Und deswegen habe ich den erstbesten Host genommen. Und auf SoundCloud ist es so, dass man, glaube ich, 100 Freiminuten hat und dann braucht man eben die Bezahlversion. Was an sich nicht schlimm ist und an sich wäre ich auch bereit, das zu bezahlen. Aber ich hatte eigentlich erwartet, jetzt mit meinem Studium fertig zu sein und dann was zu arbeiten und das Geld für sowas zu haben. So ist es jetzt leider nicht gekommen und deshalb werde ich mich nach einer anderen Lösung umsehen müssen, bei der das auch gratis geht. Ich muss mal schauen, was es gibt. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin erst seit 2 Tagen in der Freiheit. Habe erst seit 2 Tagen Ferien. Und es kann sein, dass ich vielleicht die alten Versionen immer in ein Archiv packe und dann doch bei SoundCloud bleiben kann und dort die alten Episoden lösche oder dass ich gleich einen neuen Host suche. Es tut mir leid, wenn das für euch ein bisschen umständlich ist. Ich werde den Link immer auf meinem Blog lassen, damit ihr eigentlich nur draufklicken könnt. Und ich glaube, dann ist es nicht so wichtig, ob es jetzt SoundCloud ist oder irgendwas anderes. Aber ja, ist halt jetzt wieder eine kleine Änderung. So, und ja, ich denke, das ist, was das Organisationelle anbelangt. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, dem Stricken. Und ich habe trotz Prüfung, Stress und Bachelorarbeit es geschafft, etwas fertig zu stricken. Und zwar ist das mein Ava. Ich glaube, den habe ich am Podcast noch nie Ava genannt. Das ist der Grettier-Pulli von Brooklyn Tree, den ich nach den Bildern gestrickt habe. Und Ava nenne ich ihn deswegen, weil ich glaube, in so ungefähr jeder romanischen Sprache hat das Wort geizig irgendwas von Avar drin. Und ja, davon halt die Abkürzung, weil ich zu geizig war, die Anleitung zu kaufen. Und ich auch nicht so viel davon gehabt hätte, weil ich ja ein Cardigan draus gemacht habe und dickeres Garn verwendet. Aber ja, ich bin fertig. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, dass ich nicht weiß, ob meine 14 Knäuel von dem Grau reichen werden. Ich habe Drops Nepal verwendet und mir ist genau ein Knäuel übrig geblieben. Nein, anderthalb. Also es hat wirklich gerade so gepasst. Das eine Knäuel, das jetzt überschüssig ist, ist jetzt nicht so schlimm. Also ich hatte 14 Knäuel Drops Nepal in Grau, dann hatte ich noch ein Knäuel in Grün, Oliv heißt die Farbe, eines in Creme und ich hatte noch ein rotes Knäuel, aber das habe ich dann doch nicht verwendet, weil alle anderen drei Farben sind Mischfarben. Das kann man bei Drops nachlesen, die machen das so, dass sie die Fasern einzeln einfärben und dann gemeinsam kardieren, damit das fertige Garn unterschiedliche Nuancen hat. Aber das Rot gibt es nicht als Mischfarbe oder habe ich zumindest nicht gefunden, als ich das Garn gekauft habe. Und als es dann kam, war ich doch ziemlich unglücklich damit. Deswegen habe ich mal in meinem Wollvorrat geschaut und dort ein Knäuel Fair Alpaca gefunden in Fingering, also das läuft bei denen unter dem Namen Fingering und ist eben Sockenwollstärke. Und das Garn habe ich dann einfach dreifach genommen. Und zwar habe ich mal auf YouTube ein Video gesehen zum Navajo-Stricken, Navajo-Knitting. Wenn ihr spinnt, kennt ihr das wahrscheinlich. Das ist eine Technik, um ein Garn, einen Faden einzeln dreifach zu verzwirnen. Also ohne, dass man jetzt drei Knäule haben müsste. Sondern man macht das aus einem Knäuel, indem man eine Schlinge bildet und immer ein Stück vom Garn durch die Schlinge zieht. Und dadurch wird das Garn dann dreifach. Das habe ich gemacht. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr gestört. Ja, das Fair Alpaca Garn habe ich eben dreifach genommen in dem Rot, das eben auch schön geheathert war, nicht so einfarbig wie das von Drops. Und ich habe mich dann bei der Passe zum ersten Mal daran versucht, mit zwei Händen zu stricken. Das klingt ein bisschen komisch mit zwei Händen, aber wahrscheinlich ist euch der Begriff auch geläufig. Das ist eine Mischung aus der Art zu stricken, wie man sie in Deutschland macht, eben dass der Arbeitsfaden in der linken Hand ist. Und gleichzeitig hat man aber auch noch einen Arbeitsfaden in der rechten Hand. Und so verhindert man, dass sich die beiden Knäule in die Quere kommen. Ich habe das immer gehabt beim Fair-Eye-Stricken und habe gedacht, man könne dagegen nichts machen. Ich habe das schon so gemacht, dass ich die Garne unterschiedlich auf meinen Zeigefinger gewickelt habe in der linken Hand. Aber ich musste das trotzdem irgendwie alle 5 oder 10 Maschen auseinanderziehen. Und dann habe ich mir mal einen Fingerhut von Prim gekauft, der das verhindern soll, aber da hatte ich überhaupt keine Kontrolle über die Fadenspannung und das habe ich einmal ausprobiert und dann kam der Fingerhut weg. Und jetzt habe ich es eben probiert mit dem Zweihändigen, das heißt eben in der rechten Hand habe ich das Garn auch gehalten und so gestrickt, wie man es in den USA tut, eben indem ich den Faden immer einzeln über die Nadel geworfen habe. Einen ganzen Pulli würde ich nicht so stricken wollen, also nur mit der rechten Hand, das kann ich einfach nicht. Und ich denke, es ist auch, also die meisten Leute sehen das so, dass es einfacher, schneller geht, wenn man mit der linken Hand strickt, so wie wir das machen. Also in der linken Hand den Arbeitsfaden hat. Aber das zweifarbige Stricken ging echt gut. Ich habe im Muster teilweise auch dreifarbig gestrickt, mit drei Farben in einer Reihe. Und es war dann ein bisschen mühsamer. Ich fand es jetzt nicht so furchtbar schlimm. Ich habe ein Buch da von Elizabeth Elizabeth Zimmermann. Und man sagt, dass sie das erfunden hätte, dieses zweihändige Stricken. Und in dem Buch steht, dass sie es eben erst auf die eine Weise gelernt hat. Und dann ist sie umgezogen. Und dort, wo sie dann war, ich glaube in Lausanne, hat man ihr verboten, auf diese Weise zu stricken und man hat ihr die andere beigebracht. Welche war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall erklärt sie diese Technik. Man braucht dazu eigentlich nichts wissen. Ist ja bekannt, entweder man hält den Faden so oder eben anders. Aber sie hat geschrieben, man soll es um Gottes Willen vermeiden, mit drei Farben zu stricken. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es war ein bisschen mühseliger und ich würde nicht einen ganzen Pulli stricken wollen, der überall drei Farben in einer Reihe hat, aber so ein paar Zwischenreihen, das war schon okay, war kein Problem. Was eher ein Problem war, waren meine Ärmel. Wisst ihr, ich glaube, ich werde nie wieder am Podcast sagen, dass ich bald mit irgendetwas fertig bin, weil das beschwört nur Murphy's Law. Ich hatte nämlich das letzte Mal den Körper fertig gestrickt und dann die Ärmel angefangen und mich schon gewundert. Warum ist dieser Ärmel enger, als ich es mir vorgestellt habe? Aber dann dachte ich mir, naja, das wird sich schon rausblocken. Dann war ich mit dem ersten Ärmel fertig, wollte den zweiten anfangen, als es mir dann kam, habe ich denn überhaupt die richtige Nadelstärke verwendet? Nein, habe ich nicht. Ich habe den Körper mit 5,5 mm gestrickt und den Ärmel irgendwie mit 5,0 oder 4,5 und das war viel zu fest. Das heißt, ich musste ribbeln. Dann habe ich ihn nochmal gestrickt und das war okay. Dann habe ich den nächsten Ärmel angefangen und wieder dachte ich mir, der ist doch irgendwie enger als der andere, aber das kann es nicht sein, ich habe doch die richtige Nadel. 5-mal nachgemessen, ja, ist die richtige Nadel. Naja, der andere Ärmel, der hat sich wahrscheinlich nur geweitet, weil du ihn so oft anprobiert hast, es wird schon genauso. Und als ich dann fast fertig war, dachte ich mir, das kann es doch nicht sein, meine Maschenzahl stimmt doch nicht, ich habe doch weniger Maschen. Dann habe ich die Ärmel verglichen, aber ich habe in denselben Abständen immer eine Masche dann zugenommen. Daran hat es dann auch nicht gelegen, bis ich dann drauf gekommen bin. Ich habe 5 Maschen zu wenig angeschlagen. Den ganzen Ärmel wieder gerippelt, wieder angefangen. Da stand ich nach einer Weile wieder da. Warum ist der Ärmel so eng? Oh Mann, ich war schon wieder zu dumm, die richtige Maschenzahl anzuschlagen. Insgesamt musste ich dann 4 Ärmel stricken, um am Ende 2 fertige zu haben. Ja, das kommt davon, wenn man behauptet, das ginge schnell und man sei bald fertig. Aber irgendwann war es dann soweit, die beiden Ärmel waren fertig, die Passe habe ich auch gestrickt. Und bei der Passe, die habe ich mir ja selbst abgezeichnet von den Bildern, die man auf Ravelry sieht. Und da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich faul bin. Ich hatte das Muster einmal richtig abgezeichnet, aber dann irgendwie verloren. Dann habe ich es nochmal gezeichnet und beim zweiten Mal war ich zu faul, 2 Mustersätze zu malen. Man kennt das ja, wenn man ein fertiges Muster kauft, dann beginnt die Strickschrift in der Mitte vom Muster, dass man einen halben Rapport hat, dann kommt ein ganzer Rapport und dann nochmal ein halber. Oder eben ein ganzer, der aber nicht am Anfang anfängt, sondern eben in der Mitte, damit die Teile komplementär sind. Dafür war ich zu faul. Ich habe einfach einen kompletten Mustersatz gezeichnet, dann eine Mittellinie durchgezogen und mir gesagt, da Joy, da passt du auf, dass das sich ergänzt. Tja, doof wie ich bin, habe ich dann die Baumstämme mit 2 Maschen gestrickt, statt mit einer. Das ist mir erst nach der Hälfte aufgefallen. Dann dachte ich mir, das ist jetzt blöd. Jetzt sind meine Bäume dick. Und erst habe ich überlegt, naja, mache ich die Bäume einfach länger, damit sich das von den Proportionen her ausgleicht. Aber die Idee hat mir nicht gefallen. Und ich habe damit gehadert, ob ich ribble, aber das habe ich nicht eingesehen, weil eigentlich sah es gut aus. Wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man es mir nicht angekreidet oder so, aber ich wusste halt einfach, dass es nicht so war, wie es sein sollte. Und schlussendlich habe ich die eine Masche zu viel einfach abgenommen. Und man sieht es auch nicht im fertigen Muster. Also das Garn, Nepal hat ja auch einen Alpaka-Anteil und ist dadurch etwas fusselig und man sieht überhaupt nicht, dass der Baumstamm am Anfang ein bisschen dicker war und dann dünner wird. Und dann habe ich das einfach problemlos fertig gestrickt. Ich musste allerdings ein bisschen früher aufhören mit der Passe. Wenn man meinen Pulli mit dem originalen Grid hier vergleicht, dann sieht man, dass bei mir oben diese Zickzacklinien fehlen. Das ist einfach deswegen so, weil meine Maschen, wie sagt man eigentlich Gauge auf Deutsch, Maschenprobe? Maschenprobe ist hier nur das, was man strickt und dann ausmisst. Heißt die Fadenspannung? Ist Fadenspannung das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber ich habe einfach weniger Maschen auf 10 cm gebraucht als im Original vorgesehen. Und dadurch wäre die Passe einfach viel zu hoch geworden, wenn ich die anderen Musterzeilen auch noch gestrickt hätte. Deswegen habe ich sie weggelassen. Außerdem wollte ich, dass der Pulli halsfern ist. Eine dieser Zickzacklinien hätte ich bestimmt noch stricken können. Von der Höhe her. Aber unter der Prämisse, dass ich wollte, dass der Ausschnitt ein bisschen weiter wird, habe ich das dann doch gelassen. Und einfach früher aufgehört. Und dann habe ich den Pulli gewaschen. Und erstmal ist mir mein Herz stehen geblieben. Ich habe rote Sonnen auf einen weißen Hintergrund gestrickt, das Zeug ins Wasser geworfen und dann wurde meine Passe halb rot. Und ich dachte, oh mein Gott, nein. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ob das Garn wasserfest ist, ob die Farben farbecht sind. Aber zu meinem Glück sind die Farben nicht ausgelaufen. Das Rot ist wasserfest. Das Blöde ist, davon habe ich nichts, denn es sieht trotzdem so aus. Hintergrund ist einfach, und das ist mir schon aufgefallen, während ich den Pulli noch gestrickt habe, dass die Fair-Alpaka-Wolle einfach stärker fusselt als das Nepal. Und dadurch sieht es einfach so aus, als ja, wäre da überall rot verteilt. Aber das ist eben nicht Ausbluten, sondern einfach Fusselei. Wie gesagt, den Pulli habe ich dann gewaschen und auf Maß gespannt und trocknen lassen. Und das klingt einfacher, als es war, weil ich endlich den Pulli endlich ausschneiden und sticken wollte. Aber es war einfach dicke Wolle, es war auch nicht mehr so furchtbar warm. beziehungsweise warm war es schon, aber schwül. Das heißt, vom Trocknen her ging es trotzdem nicht schneller. Und da musste ich ewig warten, bis ich mal weitermachen konnte. Den Steak habe ich so gemacht. Ich habe während des Strickens die Mittelmasche markiert und meine Mitte war am Pulli vorne, dort, wo ich ihn aufschneiden wollte. Und links und rechts meines Maschenmarkierers habe ich jeweils eine linke Masche gestrickt und ansonsten ganz normal den Pulli gestrickt. Die beiden linken Maschen habe ich beim Muster ignoriert. Und als der Pulli trocken war, Entschuldigung, ich glaube, ich habe wieder einen Frosch im Hals. Als der Pulli trocken war, habe ich dann mit Heftstichen die linken Maschen gesichert. Ich habe zweimal Heftstiche gemacht, einmal eben nach oben und einmal nach unten, einfach weil doppelt gemoppelt besser hilft. Und dann habe ich nochmal mit Rückstichen die Maschen runtergenäht. Also sowohl die linke als auch die rechte Masche, beide linken Maschen einzeln festgenäht. Und dann habe ich das einfach aufgeschnitten. Nach dem Aufschneiden habe ich die Maschen aufgenommen. Ich habe mich dabei an der Maschenzahl orientiert, die ich in meinem Strickbuch gefunden habe. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich das The Knowledgeable Knitter kaufen wollte, beziehungsweise bestellt hatte und das Buch einfach nie ankam. Irgendwie eine Stunde, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, kam dann mein Buch, 3 Monate nach der Bestellung. Und da steht eben drin, dass man an geraden Kanten aus 4 Maschen 3 herausstrickt, so als Faustregel. Das habe ich schon mal bei einer Anleitung gelesen, aber ich wusste jetzt nicht, geht das nur für diese Anleitung oder ist das generell der Fall? Und in meinem Buch stand, das macht man generell so. Das habe ich dann auch gemacht. Die Maschen aufgenommen und die Knopfleiste gestrickt, links und rechts. Und nachdem ich die Knopfleiste jeweils gestrickt habe, habe ich dann die Kante auch nochmal runtergenäht, einfach mit diagonalen Stichen. Ich weiß nicht, wie dieser Stich heißt. Whipstitch. Whipstitch stand in meinem Buch. Ich kann mal Google bemühen, um eine Übersetzung zu finden. Aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen, einfach mit diesen diagonalen Stichen, dass die aufgeschnittenen Maschen sich nicht weiter aufribbeln können. Und dann war ich eigentlich schon fertig. In den Büchern ist man sich uneins darüber, welches Garn man sticken kann und welches nicht. Ich habe verschiedene Aussagen gefunden. Die einen sagen, man kann alles sticken. Man muss nur bei Superwash-Garnen oder Seide oder Baumwolle, alles was eben nicht klettet oder filzt, ein bisschen vorsichtiger sein. Andere sagen, ja, man kann durchaus alles sticken, auch Baumwolle und was auch immer, aber vielleicht nicht unbedingt als erstes Projekt. Als erstes Projekt wäre wohl ein Nicht-Superwash-Garn sinniger. Und ich glaube, in meinem Buch steht, Gott bewahre, stick bitte nur reine Wolle und sonst gar nichts. Muss jeder selbst wissen, aber für mich macht es Sinn, dass man keinen Superwash-Garn verwendet. Ich habe auch mal bei meinen letzten Socken probiert, ein Feldjoint zu machen, weil mir mein Garn ausgegangen ist. Und das hat nicht funktioniert. Von daher, ja, würde ich keine Baumwolle oder Superwash sticken wollen, aber das kann jeder machen, wie er will. Ich war mit meiner Nepal sehr glücklich. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich meinen Ava tragen konnte. Heute war das erste Mal tatsächlich. Ich habe den Pulli in der Wohnung schon ein paar Mal angehabt. Das kann ich machen, weil wir im Erdgeschoss wohnen und es vom Keller kalt hochkommt und wir 1000 Außenwände haben und es in der Wohnung immer kühl ist. Aber draußen war es viel zu warm. Aber ich bin ja zufrieden mit dem Pulli. Das ist das erste Strickstück, das auch meinem Freund total gefällt. Wann immer ich den Pulli anhabe, sagt er mir, wie niedlich ich darin aussehe. Und er ist doch gar nicht so kratzig. Ich weiß im Nachhinein nicht, ob dieser weite Ausschnitt unbedingt nötig war. So furchtbar kratzig finde ich die Wolle gar nicht mehr. Aber ja, ich bin zufrieden. Die Knopfleiste verzieht sich auch gar nicht so sehr. Ein klein bisschen Zug habe ich bei der Oberweite, aber ja, ist halt jetzt so. Es könnte schlimmer sein, sagen wir es so. Ja, und das war mein Aver-Kretier. Wie gesagt, 14 Knäule in Grau und dann auch eben jeweils drei Kontrastfarben für die Passe. und eben nach dem Bild gestrickt, weil Madame zu geizig war, die Anleitung zu kaufen. Ja, und das ist auch mein einziges fertiges Projekt, das ich habe. Wobei das gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ich habe Prüfungen geschrieben und meine Bachelorarbeit und ich habe 4 Wochen für den Pulli gebraucht. Gut, das Garn war auch sehr dick, aber sagen wir mal einfach, das ist gut gelaufen, okay? Das ist ein kleiner Erfolg. So, wie gesagt, mein einziges fertiges Objekt. Ansonsten habe ich gestern mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das mache ich immer, wenn ich irgendwas fertig habe, sei Stricken oder irgendwas für die Uni, irgendein Projekt. Dann räume ich mal richtig auf. Und ich habe dann mal meine ganzen angefangenen Wollprojekte aufgereiht und gesehen, mein Gott, das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Gleichsam habe ich aber gerade auch eine gewisse Strickunlust, weil ich kein Projekt habe, das mich gerade fesselt. Beim Aber wusste ich, den möchte ich jetzt fertig haben, den möchte ich bald tragen und der gefällt mir und die Wolle ist schön. Und alle anderen Projekte sind so lala. Das erste Projekt, an dem ich aktuell arbeite, ist der Lobelia. Von dem habe ich euch das letzte Mal erzählt, dass ich überlege, ihn zu stricken. Das ist ein Cardigan von Megan Fernandes und das Muster bekommt man nur, wenn man Pompon Magazine Nummer 12. Oh Gott, die Nummer muss ich raten. Aber es ist auf jeden Fall das Pompon Magazine. Ah, Pompon Magazine 4 war es, glaube ich. Das weiß ich, weil ich mich über die Anleitung auf Ravelry beschwert habe. Warum, erzähle ich euch gleich. Und mir die Designerin drunter geschrieben hat, diese Megan Fernandes. Die ist sowohl die Designerin vom Pullover als auch die Herausgeberin der Zeitschrift. Und ich habe mich darüber beschwert, dass, fangen wir mal von Anfang an. Ich habe den Cardigan gesehen und mir gedacht, boah, ist der schön. Aber ich muss das ganze Heft kaufen und ich finde im Heft ansonsten eigentlich nichts schön. Aber der Cardigan ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich hin und her überlegt und mir gedacht, naja, komm, schau mal, die Wolle hast du geschenkt bekommen. Und da kannst du doch das Geld ausgeben für die Anleitung. Ist doch nicht so schlimm, denk da einfach nicht dran, kauf's einfach. Das habe ich dann gemacht. Ich habe ganze 13 Euro für dieses Heft gekauft. Das Heft an sich kostet 9 Pfund. Und irgendwie 1,50 Pfund oder so waren dann noch Steuern. Das waren dann, glaube ich, 11 Pfund oder so. Ich kann gerade nicht rechnen. Und ich bin auf jeden Fall bei 13 Euro rausgekommen. Für diese 2 Euro an Steuern kann Pompon Magazine nichts. Aber das Heft ist einfach trotzdem ziemlich teuer. Und da ist nicht viel drin. Ich schaue mir gerade nochmal das Heft an. Das habe ich natürlich nur als PDF. Und dann habe ich als Kleidungsstück eben den Lobelia Cardigan. Das ist ein Cardigan, der von oben gestrickt wird. Und bei dem die Raglan-Linien aus einem Blütenmuster bestehen. Und dann gibt es noch ein Oberteil, das heißt Vervain. Und ja gut, ist Geschmackssache. Dass es mir nicht gefällt, muss nichts bedeuten. Es sind auf jeden Fall 2 Oberteile drin. Und ansonsten eben ein gehäkeltes Halsband, eine Mütze, Handstulpen, die man bestickt. Noch eine Mütze. Und ein Keksrezept. Und dieses Keksrezept hat mich geärgert aus dem Grund, dass das Heft 25 Seiten hat und die Anleitungen ziemlich gedrängt untergebracht sind. Und ich mir gedacht habe, hätte man nicht dieses Keksrezept, das auf 2 Seiten ausgebreitet ist, weglassen können und dafür ein bisschen mehr Platz haben können für die Anleitungen? Und mein Problem mit dem Heft ist, dass man, ich finde es nicht gut gelayoutet. Und das ist eben die Sache, bei der die Designerin gesagt hat, sie haben das inzwischen geändert. Das war das vierte Heft, das sie herausgegeben haben und mittlerweile sind sie, glaube ich, bei Heft 12 oder so. Und hätte da wohl Verbesserungen gegeben. Und das glaube ich denen gern. Und ja, ich war einfach enttäuscht. Ich habe viel Geld für das Heft ausgegeben und dann fand ich es nicht so super. So, mein größter Kritikpunkt ist eben, dass man ziemlich viel hin und her scrollen muss. Man hat nämlich am Anfang des Hefts die Kollektion. Da sieht man alle Bilder, alle Stücke, wie sie eben aussehen. Denkt sich ja schön. Dann geht man runter zu den Anleitungen und will anfangen zu stricken. Fragt sich, welches Garn brauche ich denn und wie ist die Maschenprobe, wie soll die aussehen, wo steht das denn? Ah ja, ich muss wieder hochscrollen. Dann scrollt man wieder hoch, merkt sich dort die Angaben, scrollt wieder runter. Aber damit ist es nicht getan, weil man muss immer noch hin und her scrollen, um die um das Muster zu verstehen. Also es gibt eine Legende und was ich gut finde ist, das Muster ist einmal als Chart und einmal in Wort verfasst. Also das finde ich gut gemacht. Aber das Ding ist, dann steht hier unten zum Beispiel, was weiß ich, Center Double Decrease. Und dann muss ich wieder hochscrollen, um die Erklärung dafür zu finden. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach daneben gedruckt hat. Stattdessen steht neben der Strickschrift ein Stück der Anleitung. Und ich finde, das hätte man einfach tauschen können, dass man eben die Chart und die Legende auf eine Seite tut und die Anleitung auf die andere. Ich meine, vielleicht bin das auch nur ich, aber ich fand's, mich hat zum Anfang geärgert, bis ich dann eben auswendig wusste, wie man da strickt. Ich meine, kann man auch als First World Problem sehen, weil, oh mein Gott, ich musste ein bisschen hin und her scrollen. Aber ja, mich hat's genervt. Und wie Isa, die Designerin, meinte, sie kann es verstehen und sie hat mir angeboten, mir die PDF von Lobelia nochmal einzeln zukommen zu lassen, mit allen Angaben auf einer Seite, damit ich nicht hin und her scrollen muss, aber das habe ich dann nicht mehr gebraucht, weil irgendwann wusste ich ja, wie es geht. Ja, aber kann man jetzt so oder so sehen. Ist kein Weltuntergang, aber wenn man halt 13 Euro für ein Heftzeit oder eben 4, 11 abzüglich Steuern, dann wäre es halt nett, wenn es ein bisschen sinniger gelayoutet wäre, ein bisschen mehr Platz da wäre und nicht verschwendet an Keksrezepten. Aber ja, die Anleitung selber, die kann man loben. Die ist schön gemacht. Ich finde die Raglan-Linien total toll. Ich kenne halt nur die normalen Raglan-Linien, bei denen man halt, wenn man ein bisschen Deko haben will, links und rechts ein Zopfmuster macht oder so. Aber das ist was total anderes. Man sieht die Anleitungen gar nicht. Man sieht einfach nur, dass man, je mehr Blüten man strickt, mehr Stoff links und rechts davon ist. Und der Cardigan hat keine Short Rows im Nacken. Normalerweise würde ich welche machen, aber ich finde, hier ist das total schön. Weil der Cardigan soll generell relativ kurz sein. Das Modell trägt ihn bis knapp unter die Brust, da finde ich ein bisschen arg knapp, aber ich würde ihn auch nicht normal hüftlang haben wollen oder so. Und da finde ich diese U-förmige Linie, die der Cardigan im Nacken bildet, total schön. Also da würde ich keine Short Rows wollen. Der Pulli wird in glatt links gestrickt. Damit habe ich eine Weile gehadert, weil ich eben an sich ein glatt rechts Fan bin. Aber ich habe euch ja schon letztes Mal erzählt, dass das Garn, das ich habe, das ist Volmasse Pure in Gloire de Dijon, relativ, ja, schattiert, sagt man wohl im Wollmeisenland, relativ schattiert ist und ich mir gedacht habe, naja, wenn ich es glatt links verstricke, dann vermischen die einzelnen Streifen ein bisschen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Und am Anfang war ich noch ein bisschen unsicher mit der Farbe, weil ich eben erwartet hätte, dass das Garn natürlich schon schattiert ist, dabei eher im Sinne von heller und dunkel und nicht im Sinne von rosa und beige. Aber dann habe ich mal gegoogelt, was Gloire de Dijon überhaupt ist. Ich hatte keine Ahnung, dass das eine Rose ist. Und ich hatte keine Ahnung, dass diese Rose exakt diese Farben hat, nämlich rosa und beige. Und seitdem ich das weiß, bin ich total zufrieden. Ich habe halt vorher immer geschaut, wie sehen die anderen Gloire de Dijon aus? Ach, die sind alle rosaner als meine, meins ist nicht rosa. Aber das ist Quatsch, das Garn gehört genauso und von daher bin ich auch zufrieden damit. Beim Cardigan habe ich jetzt 5 Blumen gestrickt. Jede Blume fügt der Maschenzahl 24 Maschen hinzu. Und ich brauche für meine Größe 8 Blumen. Es könnte aber sein, dass ich eine mehr mache, weil das Model schon nur 7 Blumen trägt, glaube ich. Und ich bin nicht so schlank wie das Model, dass da mir ein Blumenrapport mehr reichen würde. Muss ich mal schauen. Ja, das Muster strickt sich schön. Die Blumen bestehen aus 8 Reihen, 8 Musterreihen. Die sind auch einfach zu merken. Und die erste Reihe ist immer ein bisschen schwierig, weil man für dieses Blumenmuster irgendwie 9 Maschen aus einer herausstricken muss. Und vorher habe ich auf Billignadeln gestrickt. Ich glaube, ich hatte da Knit Pro Basics und in Nadelstärke 3,25. Das hat total gut gepasst von der Maschenprobe her. Eigentlich soll ich mit Lace stricken in Nadelstärke 4, aber das war mir viel zu locker. Und ich habe eben Pure in Nadelstärke 3,25 und komme genau auf die Maschenzahl. Von daher ist das perfekt. Aber die Nadeln waren eben nicht besonders gut. Und ich habe schon gehört, dass Adi Lace wohl beliebt sind. Ich mag Adi auch, habe aber immer die normalen Adis. Aber da habe ich mir gedacht, naja, kaufst du mal die Adi Lace. Ich meine, es ist ein Lace-Muster und das ist einfach friemelige Arbeit, die Maschen da rauszustricken. Kauf dir mal Lace-Nadeln. Und ich muss sagen, die machen echt einen Unterschied. Ich weiß nicht, also ich habe schon gemerkt, dass Billignadeln nichts taugen, hätte aber nicht gedacht, dass sie so einen Unterschied machen. Aber hier habe ich es schon zu schätzen gemerkt, zu schätzen gelernt. Ja, einfach Lace-Nadeln zu haben. Das macht die Arbeit doch viel einfacher. Ja, und das ist mein Lobelia, wie gesagt, 5 Blumen. Aktuell alterniere ich noch nicht. Ich habe 2 Stränge und würde ich in der Runde stricken, würde ich alternieren. Ich habe mich aber schlau gemacht wegen dem Pooling. Und so viel ich weiß, ist das dann ein Problem, wenn man in der Runde strickt und die Maschenzahl konstant bleibt. Zum einen stricke ich flach und zum anderen nehme ich jede zweite Reihe 4 Maschen zu. Das heißt, eben die Maschenzahl bleibt eben nicht konstant. Und das wird so bleiben, bis ich mit der Blumenranke fertig bin. Und wenn ich die Ärmel abgeteilt habe, dann werde ich alternieren, weil dann wird sich die Maschenzahl nicht mehr großartig ändern und ich glaube, dann hat man eher ein Problem mit Pooling. Aber aktuell mache ich es einfach nicht. Ich weiß, dass es klüger wäre. Ich bin einfach zu faul. Ich habe bei meinem Drachenfellstuch ja mit 2 Strängen stricken müssen, die Streifen. Und ich fand das so nervig. Und dann dachte ich mir, ich tue mir das Alternieren hier nicht an, wenn ich es nicht absolut muss. Das heißt, ich werde es erst machen, wenn ich den Body fertig stricke und bei den Ärmeln natürlich. Aber aktuell noch nicht. Und bislang verzeichne ich auch, glaube ich, noch kein Pooling. Klopf auf Holz. Ja, und das ist mein Lobelia. Und ich glaube, das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Ansonsten habe ich nicht viel anderes gestrickt. Ich habe den Lumberjack für meinen Freund wieder rausgekramt. Und das eigentlich nur, weil ich Angst habe, dass er Motten fängt. Ich weiß, dass man seine Wollsachen immer wieder mal anfasseln und schütteln muss, damit die Motten da nicht rangehen. Und dann dachte ich mir, den hast du jetzt so lange in der Ecke liegen lassen, am Ende ist er halb aufgefressen. Und auch wenn ich den Pulli nicht mag, will ich nicht, dass er gefressen wird und Motten anzieht. Deswegen habe ich ihn gestern rausgeholt und den ersten Ärmel fertig gestrickt. Den habe ich, glaube ich, schon zweimal geribbelt, weil er zu lang wurde. Und ich mag den Ärmel nicht, weil er zu weit ist. Der Lumberjack ist ein Raglan von oben, wie der Lobelia, aber natürlich ohne Blumenranke. Und ich bin der Meinung, das sind zu viele Zunahmen beim Ärmel. Beziehungsweise die Relation passt nicht. Die Ärmel sind einfach irgendwie weiter als der Body. Relativ gesehen, oder vielleicht ist mein Bärchen auch einfach zu dick und hat zu schlanke Arme, ich weiß es nicht. Ich kann das gerade auch nur sagen, weil er beim Sport ist und mich nicht hört. Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus. Der Körper selbst ist eng anliegend und das finde ich auch gut. Ich würde auch gar nicht wollen, dass er lockerer ist. Aber die Ärmel sind total weit. Und ich habe es versucht mit mehr Abnahmen und ich habe ihn auch gekürzt, weil er gleichsam auch zu lang war, aber es sieht nicht gut aus. Mir gefällt es nicht. Mein Freund ist da nicht so kritisch. Die Ärmel findet er jetzt okay. Er findet sich eher zu dick für den Pulli, so vom Bauch hier. Finde ich jetzt nicht. Finde ich nicht. Die Welt hat es gehört. Ich habe gesagt, ich finde ihn nicht zu dick. Ich habe es aufgenommen. Und ja, wie gesagt, er ist da entspannter und findet der Pulli schon okay. Und irgendwann werde ich ihn auch zu Ende stricken. Aber jetzt reicht es erstmal mit dem bisschen Ärmel, das ich gestrickt habe. Und den zweiten stricke ich irgendwann weiter. Ich mag ihn nicht. Aber an sich ist das ein schöner Pulli. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht geklappt hat. Das Muster ist von Marzena und den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, aber man kann die Anleitung inzwischen kaufen und die werde ich euch auch verlinken. Und der Pulli an sich ist schön und an ihrem Freund sieht er auch super aus. Also keine Ahnung, was bei mir das Problem ist. Ich will das Muster auch nicht schlecht reden. Absolut nicht. Ich bin einfach nur nicht besonders glücklich damit. Von daher. Und das war's von den Projekten, die ich aktuell auf den Nadeln habe. Aktuell habe ich sowieso eine kleine Strickflaute. Habe ich das vor 5 Minuten erst gesagt, dass mich aktuell nichts begeistert? Ich glaube schon. Ich habe einen Pulli angeschlagen für einen Freund aus der Nepal, die ich aktuell so toll finde. Und ich habe ganze 3 Reihen gestrickt. Es gibt doch keine Anleitung dazu, weil ich auch noch gar nicht weiß, was ich machen will. Ich weiß, dass ich den Pulli von unten stricken will und ich weiß, wie groß er werden soll ungefähr. Deswegen kann ich schon mal anfangen mit dem Body, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ein Strukturmuster am Körper möchte ich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall irgendetwas an den Armen und dann entweder eine Raglan oder eine Sattelschulter. Aber wie ich es mache, weiß ich noch nicht und ich kann mich gerade nicht dafür begeistern. Ich kann mich auch nicht für Socken begeistern. Ich hatte gestern wieder meine Wollmeise Twin in der Hand und habe überlegt, ob ich Socken daraus anschlage, aber das hat mich dann auch nicht begeistert. Und den Lobelia stricke ich gerade einfach, weil ich ihn angefangen habe, aber mich demotiviert, dass jetzt dann Winter wird und ich ihn dann nicht tragen kann. Und ich meine, ja klar, Jerry Schlaumeier, warum strickst du auch einen Sommercardigan im Herbst? Ja, ich hatte einfach das Garn und mir hat es gefallen und ich wollte was anfangen und jetzt hocke ich da und denke mir, ja, so schlau war die Aktion jetzt eigentlich nicht. Aber meine Strickunlust hat mich nicht davon abgehalten, mehr Garn zu kaufen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich zurückgehalten. Und zwar habe ich, gestern war ich im Wollgeschäft. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit endlich abgegeben. Und wie es sich gehört, nehme ich jeden kleinen Pups zum Anlass, um mir irgendwie Garn zu kaufen. Ich bin dann also in mein Lieblingswollgeschäft gegangen und eigentlich wollte ich nicht unbedingt Garn kaufen, sondern ein Heft. Und zwar bin ich seit Wochen auf der Suche nach Rowan 52, der Rowan 52. Die haben einen Cardigan, der mir so toll gefällt. Der Cardigan heißt Orkney und ist von Mary Wollen. Und ich finde alles, was sie macht, toll. Sie designt hauptsächlich Einstrickmuster. Und ich finde die super. Aber das Problem mit den Rowan-Heften ist, die gibt es nicht digital. Und irgendwie sind die generell immer rar. Also die Rebecca bekomme ich nachgeschmissen, die Verena bekomme ich nachgeschmissen, Filati bekomme ich nachgeschmissen. Rowan muss ich suchen. Das Garngeschäft führt Rowan. Und sie hatten auch die Ausgabe 52. Aber nicht mehr zum Verkauf. Ich durfte aber mal reinschauen und ich weiß auch gar nicht, ob ich es so schlimm finde, dass ich das Heft nicht kaufen kann. Es kostet so circa 20 Euro. Ich glaube, das sind 20 oder 30 Anleitungen drin, richtig viele. Aber mir gefällt eben nur der Orkney. Weil mir dieser Cardigan so gut gefällt, würde ich ihn aber trotzdem kaufen, also das ganze Heft. Aber dann habe ich mal zur Anleitung geblättert und mein Gott, ist die Strickschrift konfus. Die ist nicht farbig. Wahrscheinlich bin ich da einfach verwöhnt von den digitalen Anleitungen, die ich kaufe, bei denen immer alles einzeln, sehr ausführlich beschrieben ist und die Charts immer farbig. Aber da ist eben keine Farbe dabei und es sieht total durcheinander aus. Ich denke, man kann sich da schnell einlesen und dran gewöhnen, aber auf dem ersten Blick dachte ich mir einfach nur, oh mein Gott, vielleicht ist es überhaupt nicht so schlimm, dass ich das Heft nicht bekomme. Und wenn ich ehrlich bin, dieser Orkney, das ist einfach ein relativ kurzer Cardigan, bisschen länger als der Lobelia und ein bisschen länger als Taillen lang. Und mir gefällt einfach der Schnitt und die Tatsache, dass der Pulli Einstrickmuster hat in so Streifen. Einzelne Einstrickmusterstreifen, also nicht ein großes Muster komplett. Aber wenn ich ehrlich bin, ist mir egal, wie das Muster genau aussieht. Es muss nicht diese Orkney sein. Ich mag einfach den Schnitt und ich mag Einstrickmuster, aber es muss nicht unbedingt das sein. Deswegen denke ich mir, vielleicht finde ich irgendwo was Ähnliches oder eine Strickmustersammlung und stricke dann einfach aus dem Stricklexikon oder so die Muster, die ich dort finde. Muss ich mal schauen. Ja, aber dann stand ich da und habe mein Heft nicht bekommen und habe mir gedacht, naja, irgendwie muss ich ja mein Geld loswerden, nicht wahr? Nein, ganz so war es nicht. Garn, das ich gern gehabt hätte, hatte ich noch im Hinterkopf. Und zwar habe ich zu Hause ein halbes Kilo Lana Grossa Cool Wool Baby in Anthrazit. Und ich würde damit gern was mit Farben machen. Und zwar möchte ich das Anthrazit eben mit so einem dunklen Purpur kombinieren. Bin damit also in zwei Wollgeschäfte gegangen. Und im ersten hat man mir gesagt, sie hätten keinen Purpur, weil aktuell diesen Winter sei wohl pastellmodern. Und da kann man Purpur eben vergessen. Das war das erste Wollgeschäft. Danach war ich eben in meinem Lieblingsgeschäft, wo ich nach Orkney gefragt habe oder nach dem Heft. Und dort habe ich die Farbe gefunden, die ich wollte. Auch von Lana Grossa Cool Wool. Aber das war eben nur Cool Wool und nicht Cool Wool Baby. Und der Unterschied ist einfach, dass letztere dünner ist. Das heißt, ich konnte das auch nicht kombinieren. Und dann habe ich die Verkäuferin mal gefragt, was sie mir sonst empfehlen kann, so in der Nadelstärke. Dann hat sie gemeint, die Langjans, jawohl. Und ich habe erst geschaut. Gesagt habe ich nichts, aber ich mag es nicht, verschiedene Garnqualitäten zu kombinieren. Aber da war sie schon hinten im Regal und hat gemeint, das sei vollkommen egal. Die Lana, die Langjans hätte eine super Qualität und das würde genauso passen. Und hat sie gebracht und die Farbe war genau das, was ich wollte. Und ich mag die Frau und sie kann mir generell alles verkaufen. Von daher habe ich dann zwei Knäuel lang Jawoll genommen in der Farbe 452, was eben ein hübsches Purpur ist. Und ja, da werde ich irgendwas machen mit der Lana Grossa, die ich da habe. Und da ich eigentlich 15 Euro ausgeben wollte, weil ich drei Knäuel Lana Grossa kaufen wollte, habe ich mir gedacht, naja, das Restgeld muss ich ja jetzt auch irgendwie losbekommen. Und dann habe ich mir die aktuelle Ausgabe der Rebecca gekauft. Und zwar wegen dem einen Zopfmuster, den sie, Zopfmusterpulli, den sie haben. Der ist rosa und eine Rundpassenpulli, bei dem in der Mitte, in der Taille, langsam ein Zopfmuster nach oben wächst. Das ist so dreiecksförmig, eben in der Taille ist es ein kleines, die kleine Spitze und in Richtung Schulter wird das immer breiter. Und ich finde den Pulli total hübsch. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Rebecca kauft. Das ist die Nummer 63. Genau der Pulli hat nämlich einen Fehler. Ich habe das auf Facebook gesehen. Die haben das schon verbessert. Und ich habe mir die Verbesserung auch reingezeichnet. Aber ja, darauf muss man einfach achten. Nicht, dass man nach der Anleitung strickt und dann merkt, ups, da ist was falsch. Oder warum sieht der Pulli nicht so aus, wie er aussehen soll. Und der Pulli, den ich eben will, lautet Nummer 6 Pullover mit Rundpasse. Und hat eben dieses Zopfmuster. Ansonsten finde ich da nicht wirklich was in dem Heft, aber ich finde 4,90 für eine Anleitung okay. Die, die ich auf Ravelry kaufe, kosten ja einzeln genauso viel oder sogar mehr. Klar sind die ausführlicher. Ich habe ein kleines Problem, wenn ich nach Anleitungsheften stricke, weil die eben viel knapper sind und ich die ausführlichen Anleitungen von Ravelry gewohnt bin, aber das ist schon okay. Und vielleicht finde ich in ein paar Jahren was drin, wenn ich nochmal drin blättere und mir denke, oh, der ist doch hübsch. Wieso ist mir dieser Pulli nicht vorher eingefallen oder aufgefallen? Ja, und da schließt meine letzten beiden Strickwochen ab. Ich hoffe, die Audioqualität war besser. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und ihr findet es nicht so schlimm, falls der Podcast in der Zukunft nicht mehr auf Soundcloud läuft. Ich wünsche euch eine schöne Strickzeit und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao!